Einheit 10. Übung 1a. Frau Hornbach, Sie sind Versicherungsexpertin und Gutachterin für Arbeitsunfälle. Welche Berufe haben besonders hohe Risiken? Es gibt in jedem Beruf Risiken, die manchmal höher sind und manchmal nicht so hoch. So ist zum Beispiel eine Arbeit im Büro nicht so risikoreich wie ein Job auf dem Bau. Aber auch im Büro kann es Unfälle geben. Zum Beispiel können Büromitarbeiter über Computerkabel, die am Boden liegen, stolpern und sich verletzen. Das passiert aber sicher nicht so oft, oder? Nein, aber es passiert. Ein hohes Unfallrisiko haben zum Beispiel Dachdecker. Es reicht oft schon ein falscher Schritt und man stürzt vom Dach, sodass man sich verletzt und oft lange Zeit oder gar nicht mehr arbeiten kann. Ein anderes Beispiel für gefährliche Berufe sind Gleisbauer, also Personen, die an den Eisenbahngleisen arbeiten. Sie arbeiten mit sehr schweren Metallteilen, die ihnen zum Beispiel auf die Füße fallen können. Und das größte Risiko ist natürlich, dass sie von einem vorbeifahrenden Zug erfasst werden können. Welche Risiken gibt es in anderen Berufen? Auch Mitarbeiter in der Gastronomie haben Unfallrisiken. Es kommt zum Beispiel oft vor, dass sich Kellner oder Kellnerinnen an Glasscherben schneiden, wenn sie ausrutschen und mit einem Tablett voller Getränke hinfallen. Es gibt tatsächlich viele Risiken bei der Arbeit, an die man oft gar nicht denkt. Ja, das ist auch der Grund, warum es Regeln und Gesetze für den Arbeitsschutz und Sicherheitshinweise in den Firmen gibt, die alle Mitarbeiter beachten müssen.